Wir sind Gläubige, okay? Wir sind Gläubige. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Gläubiger. Hast du gewusst, dass es ein wesentliches Merkmal der menschlichen Natur ist, zu glauben? Ja? Ein wesentliches Merkmal, das Gott angelegt in uns hat, zu glauben. Es gibt, also ich bin jetzt 58 Jahre alt, ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der nicht irgendwas glaubt. Ja? Das Glauben, der Glauben gehört zu unserer Natur, das ist so angelegt wie der Herzschlag. Ja? Du hast das gebaut kriegt von Gott, der hat das in dich eingebaut und du willst einfach glauben. Ja? Und nur jetzt kommt es darauf an, was du glaubst. Ja? Das macht den Unterschied aus zwischen Menschen. Ja? Menschen glauben an Jesus, es gibt Menschen, die an ihren Ehepartner glauben oder an ihren Lehrer oder an den Kommunismus oder an den Kapitalismus oder an Buddha. Ja, die Welt ist erfüllt von Glauben. Ja. Die ganze Werbung basiert eigentlich auf Glauben. Der Glaube soll geweckt werden. Ja, dass Jakobskrönung das Beste ist. Ja, das war für mich eine herbe Enttäuschung, wo ich hierher kam und gemerkt habe, dass Jakobskrönung nicht das Beste ist. In Kaffeesachen. Es war eine richtige Enttäuschung, ja, eine richtige. Das hat mich zu Boden geworfen, ja, das war das. Also, der Glaube ist ein wesentliches Merkmal unserer Natur, ja. Und darum geht es, um den Glauben. Heute in meiner Stunde, es geht um den Glauben. Ja, ich hab mir Glaubenshelden in der Bibel angeschaut. Und da lernst du unwahrscheinlich viel, ja. Da lernst du unwahrscheinlich viel. Die Haupttätigkeit oder eine der wesentlichen Tätigkeiten als Heilungsdiener, wenn Menschen zu dir kommen, ist Glauben zu bauen, ja. Glauben zu bauen, weil jeder kommt mit irgendeinem Spezialglauben, ja. Oder oftmals ist es so, ja. Und ich habe es auch schon erlebt, dass Leute kamen und die haben jedes meiner Gebete sofort durch den nächsten Satz entkräftet. Und du hast keine Chance, weil ich bin gläubig, er ist gläubig. Oder ein Sohn, ja, sein Sohn, da ist dieselbe Autorität da. Ne? Wenn ich das sage, hat das Autorität. Und wenn das der Glaubensbruder oder die Glaubensschwester das Gegenteil sagt, dann hat es auch Autorität, ja, weil der Glaube ist wirksam. Das ist so wie die Fallgesetze, ja. Es gibt, wenn du irgendwo was runterschmeißt, dann fällst du zu Boden, ja, und die Geschwindigkeit wächst mit jeder Sekunde, die das Ding fällt, ja. Das ist ein Naturgesetz, der Glaube. Der funktioniert auch ohne Gott, ja. Der Glaube funktioniert. Das ist wie das Gesetz von Saat und Ernte. Es funktioniert, ja. Es funktioniert. Wenn du siehst, wirst du ernten, ja. Und so ist es mit dem Glauben. Wenn du glaubst, wirst du ernten. Das, was du glaubst, ja. Und ich habe mich da insbesondere mit dem Hiob in den letzten Wochen beschäftigt. Das ist ein Buch, wo ich mich mal gefragt habe, wie hat das der Hiob in den Kanon geschafft, ja. Weil ich bin eigentlich mal drumherum geschifft, ja. Ich habe einmal eine Predigt auch über Hiob gehalten, aber irgendwie habe ich es noch nicht so ganz erfasst. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz erfasst habe, aber Hiob ist eigentlich wirklich ein Glaubensheld, ja, ein Glaubensheld. Und man kann viel lernen, weil Hiob hat das alles durchgemacht, was wir auch manchmal durchmachen in einer extremen Art und Weise, ja. Gott sagt zum Satan über Hiob, es gibt keinen wie er, ja. Es gibt keinen wie er. Er ist mit keinem anderen Menschen vergleichbar. Er meidet das Böse. Weißt du, Gott hat eine extrem hohe Meinung von Hiob gehabt, ja. Ich habe mich manchmal gefragt, warum er den Satan auf den Hiob aufmerksam gemacht hat, weil der Satan wurde richtig angestachelt, jetzt da loszugehen, ja. Der hat dann gesagt, ist ja kein Wunder, dass der Hiob glaubt, du hast ihm ja alles gesegnet. Seinen ganzen Besitz hast du gesegnet, seine ganzen Beziehungen hast du gesegnet, sein ganzes Leben ist einfach nur gesegnet. Dass er an dich glaubt, ist kein Wunder. Aber wende nur deinen Segen ab und du wirst erleben, dass er dir ins Angesicht flucht, hat der Teufel gesagt, ja. Und dann tauchen so Fragen auf. Und wenn du da ein bisschen sortierst und im Internet und Hiob ist so eine Sache, wo jeder die unterschiedlichsten Meinungen hat, ja. Und viele Fragen werden da thematisiert. Zum Beispiel die Frage, warum kann Gott das zulassen? Ja, das ist so eine Frage. Warum lässt Gott Krankheiten zu? Wie ist das? Ja, und das ist eine Sache. Manche Christen blenden das aus. Ja, die sagen, okay, Gott heilt manchmal und manchmal ist das Leid in der Welt und manchmal lernen wir durch das Leid, sollen wir zugerüstet werden durch das Leid, durch Krankheiten. Und wir müssen in der Beziehung sattelfest sein. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Ja, was ist die Wahrheit? Ja, und es gibt, früher habe ich gern diese Geschichten von Sherlock Holmes gelesen, ihr kennt ihn vielleicht auch, diese Methode der Deduktion. Das heißt, du stellst bestimmte Prämissen auf, ja, und da gibt's Folgen davon, ja, und das muss kausal irgendwie zusammenhängen, ja. Er sagt zum Beispiel, wenn du alles Unmögliche ausgeschaltet hast, ja, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich das sein mag, die Wahrheit sein. Ja? Und jetzt haben wir diese Meinung, Gott heilt, ja? Und dann haben wir die andere Meinung, Gott lässt zum Beispiel Krankheit zu, ja? Damit ich was lernen kann. Was hat das gemein oder was hat das im Zusammenhang mit einem Gott der Liebe? Ja? Wir lehren über einen Gott der Liebe. Ja? Es heißt, über die Liebe, 1. Korinther 13, ja? Die Liebe rechnet Böses nicht zu, zum Beispiel, ja? Die Liebe freut sich mit der Wahrheit, ja? Die Liebe sucht nicht das Ihre, ja? Und die Liebe ist eine Eigenschaft unseres Gottes, ja? Stimmen wir da überein? Die Liebe ist eine Eigenschaft unseres Gottes, ja? Und alles, also die Basis oder unsere einzigste Prämisse oder unsere wichtigste Prämisse ist, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Ja? Dass das Evangelium die Wahrheit ist. Da stehen wir drauf, ja? Und deswegen ist es wichtig, zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, ob du wach bist oder schläfst, immer auf dieser Wahrheit draufzustehen. Sattelfest draufzustehen, ja? Weil diese Gedanken schleichen sich ein, ja? Gedanken schleichen sich ein. Was Pastorin Arena gesagt hat, das ist gut. Du musst die Herrschaft nehmen über die Gedanken. Das heißt, du musst sattelfest sein im Wort. Du musst sattelfest sein in dem, was unseren Gott ausmacht, ja? Was seine Wünsche sind, was sein Wesen ist, ja? Was seine Natur ist, ja? Und was dann auch deine Natur ist, ja? Ja? Demzufolge. Du musst da sattelfest sein und auch kompromisslos, ja? Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn Leute kommen zu mir mit ihren Glauben von der Sache, wie ihre Situation jetzt ist, kannst du einfach die Wahrheit da hineinsprechen. Das ist höchst einfach. Ja, du musst nicht jemanden überzeugen, ja? Oder mit Vernunftgründen oder irgendwie mit spezieller Weisheit kommen, du predigst einfach nur das Wort Gottes, wie es die Wahrheit ist. Wie es die Wahrheit ist. Das heißt, Gott ist Liebe und Gott macht keine Menschen krank. Ja? Ganz eindeutig. Mein Gott macht keine Menschen krank. Ja? Niemals. Niemals. Weil die Liebe rechnet Böses nicht zu, ja? Die Liebe tut wohl, die sucht nicht das Ihre, ja? Die Liebe baut uns auf, ja? Und wie könnte ein Schöpfer, der die Menschen geschaffen hat, ja, zu herrschen, ja, ja, und das Leben zu genießen auch, ja, einfach Autorität auch zu haben, Autorität zu nehmen, dazu hat er uns geschaffen, ne? Nach seinem Bild, ja, und zum Herrschen über die Erde, ja. Dazu hat er uns geschaffen. Wie könnte solch ein Herrscher uns krank machen wollen? Jesus sagt in ein Beispiel, ja, wenn ein Reich uneins ist, ja, wenn der eine Hü sagt und der andere Hott, ja, dann kann dieses Reich nicht bestehen. Also wenn Gott nicht kohärent wäre in seinen Aussagen und in seinen Taten, wenn das nicht alles zusammenpassen würde, würde das Christentum, würde dieser Glaube im Sande verlaufen, ja? Ja? Ja, aber Gott ist stabil. Er ändert sein Wesen nicht. Ja, er ist derselbe gestern, heute und in alle Gegenwart, ja, in alle Ewigkeit. Ja, ja, oder auch so die Meinung, Gott war früher anders. Ja, da gab es die ganzen Kriege und löscht die Völker aus und löscht das aus. Aber Gott ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Er ist die Liebe. Ja, er ist das Gute. Er ist das Leben. Wie könnte das Leben? Ja, er hat das Leben geschaffen. Ja, wie könnte das Leben den Tod bringen? Ja, und er hat das Leben geschaffen als ein ewiges Leben. Ja. Beim Sündenfall hat er gesagt, oder vor dem Sündenfall hat er gesagt, wenn ihr das tut, von diesem Baum zu essen, dann müsst ihr sterben. Er hat nicht gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann töte ich euch. Er hat gesagt, dann müsst ihr sterben. Warum? Weil es eine Gesetzmäßigkeit ist, ja. Weil sie aus dem Vertrauen an Gott rausgegangen sind, ja. Sie sind aus dem Vertrauensbereich rausgegangen, ja. Sie haben nicht mehr Gott vertraut, weil, was hat die Schlange noch gesagt? Sollte Gott wirklich das gesagt haben, ja? Ja? Und der Teufel, seine Hauptstrategie ist zu spalten, ja, zu spalten in allen Bereichen, ja. Er spaltet uns von, oder er will uns von unserem Schöpfer abspalten, er will uns von der Liebe abspalten, er will uns voneinander abspalten, er treibt die Gemeinden auseinander, er treibt die Konfessionen auseinander oder auch im Krieg gegeneinander, ja. Er will uns spalten, ja. Er will uns vom Wort Gottes spalten, von der Wahrheit spalten, ja. Das ist das Werk des Durcheinanderbringers, des Widersachers, ja. Aber unser Gott macht das nicht. Er will uns zusammenziehen, ja. Er hat den Leib Christi gebaut, ja. Seine Kirche, ja. Auf diesem Fundament baue ich meine Kirche, ja. Das heißt, er will, dass wir zusammenkommen, ja. Dass wir zusammen, der Leib Christi, weißt du, er, das Haupt, wir, der Leib, ja. Und das eine funktioniert nicht ohne das andere. So hat's Gott geplant, ja. Das Gesetz von Segen und Fluch, wie es im 5. Mose steht, ist verankert in dieser Schöpfung, ja. Verankert in dieser Schöpfung. Das heißt, wenn du das tust, wirst du gesegnet werden. Wenn du das Gegenteil tust oder das nicht tust, bist du verflucht. Das heißt, deine Taten haben Folgen, ja. Haben Folgen, ja. Und was hat das mit einem Gott der Liebe zu tun? Er könnte doch da drüber stehen, ja, und er ist auch ein Gott der Gnade, ja, aber er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit, ja, er hat diese Schöpfung so geschaffen, ja, er sagt dem Hiob, an seiner Rede an Hiob, ja, du kannst mich doch nicht beurteilen. Hast du den Morgen schon mal aufgehen lassen, ja? Hast du das Meer verschlossen, ja? Hast du den Regen gemacht, den Regen fallen lassen, ja? Wir können das nicht beurteilen. Wir begreifen das nur teilweise und sehr begrenzt, ja? Aber was wir begreifen ist, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ein Gott des Lebens ist, ja. Und wie kann ein Gott der Liebe und ein Gott des Lebens, kann nicht das Gegenteil wollen von Liebe und von Leben? Ja, weil der Tod kam erst durch den Sündenfall in die Welt. Vorher gab es ewiges Leben in der ganzen Schöpfung, ja. Ja, Adam und Eva, alles wurde auf Ewigkeit angelegt. Der Tod kam erst durch den Sündenfall und hat die ganze Schöpfung betroffen letztendlich, ja. Weil wir ja die Herrschaft haben, ja. Wir sind die Autoritäten, schon damals als Autoritäten eingesetzt worden über die Schöpfung, ja. Deswegen hat mit unserer Autorität, die wir abgegeben haben an den Satan, war die ganze Schöpfung plötzlich dem Verfall ausgeliefert, der Entropie, ja. Alles verfällt, alles altert, alles stirbt irgendwann. Aber die Wahrheit ist, der Tod ist besiegt, ja. Und auf diesem Fundament stehen wir, ja. Auch wenn unser Körper stirbt, ja. Aber der Tod ist besiegt, ja. Und darauf stehen wir, ja. Das Leben hat den Sieg. Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg. Sag's mal, Jesus hat den Sieg, ja. Ja, kannst du morgen schon aufstehen, aus dem Bett springen? Jesus hat den Sieg. Ja, das ist unser Bekenntnis. Ja, darauf stehen wir. Und Jesus ist größer in mir als der in der Welt. Ja, Jesus ist größer. Das ist unser Fundament. Da stehen wir drauf. Egal wie die Umstände aussehen. Ja. Und so nochmal zu der Frage zurück. Wie kann das sein, dass ein Gott das zulässt? Ja. mit dem Satan verhandelt und sagt zu ihm, ja, siehe, er ist in deiner Hand, aber tastest dein Leben nicht an. Ja, aber de facto ist ja der Hiob schon immer in der Hand des Satans gewesen, weil er ist ja gefallene Schöpfung, ja. Der Satan hatte eh alle Macht gehabt, ihn zu schädigen, ja. Bloß Gott hat ihn übermächtig gesegnet, ja. Also er war von Anfang an unter dem Fluch des Sündenfalls. Könnt ihr das sehen, ja. Aber Gott hat dem Teufel Grenzen gesetzt, bis hierher und nicht weiter. Und wenn du es weiterliest, was hat Hiob gesagt an späterer Stelle? Das, wovor mir graute, ist über mich gekommen. Ja? Und da sind wir wieder beim Glauben, ja, weil er ist ja auch eine Autorität. Ja? Wenn ein Mensch was glaubt, ja, dann passiert das. Wenn ein Mensch was glaubt, dann passiert das. Das ist unsere Natur. Ja? Ja? Deswegen haben wir die Fantasie bekommen von Gott, dass wir uns Dinge vorstellen können, die in Existenz kommen sollen. Ja? Ja? Der Erfinder des Automobils, die haben sich das erst vorgestellt, ja, und dann haben sie diesen Traum verfolgt mit ihrem ganzen Inneren, mit ihrem ganzen Äußeren, mit ihrem ganzen Kapital, sind sie dem nachgegangen, bis das Automobil fertig war, bis der Motor erfunden war, bis das Ding gefahren ist, ja. Ja, das ist die Macht von Glauben, ja. Ja, dass Menschen fliegen, ja, die Brüder Weit, glaube ich, hießen sie, ja, die sich das vorgestellt haben. Ja, das geht. Das werden wir sehen. Das werden wir zu unseren Lebzeiten sehen. Das Fliegen, ja, ja. Und kein Mensch, ja, mal gesagt, bei euch ist eine Schraube locker, ja. Geht zum Psychiater oder lasst euch untersuchen. Das funktioniert nie und nimmer. Wie kann eine Sache fliegen? Aber ich dachte, bei Gott ist alles möglich, ja. Ja, er hat uns die Autorität gegeben zu herrschen und durch die Fantasie können wir uns oder durch Träume von Gott können wir uns vorstellen, was Gott geplant hat, ja, und die Sachen in Existenz bringen, ja. Dieses Gemeindegebäude war erst ein Gedanke im Kopf unseres Pastors, ja, und es hat Gestalt angenommen, er hat drüber gesprochen, ja, so nimmt es Gestalt an, er spricht drüber, er hat drüber gesprochen, so nimm auch deine Träume Gestalt an, du sprichst drüber, ja, du verfolgst Ziele, du gehst den Weg, Gott führt dich den richtigen Weg, ja, bis das dann hier steht, weißt du, damals zu der Zeit, ich hätte mir das nicht vorstellen können, wie traumhaft das Gebäude hier geworden ist, ja, ich hätte mir es nie und nimmer vorstellen können, ja. Aber das ist, wenn Sachen aus Glauben geboren werden, ja. Wenn Sachen aus Glauben geboren werden. Und wir sind Gläubige, ja. Und, genau. Wir sind Gläubige, ja. Und die Sachen entstehen aus Glauben. Hiob sagt in seiner letzten Rede, ja, der letzte Satz ist, den er sagt, ich kehre um von meinem Geschwätz. Und bereue in Sack und Asche. Ich kehre um von meinem Geschwätz. Weißt du, und das ist ein sehr geistlicher Ratschlag für uns alle. Du musst umkehren öfters mal von deinem Geschwätz. Und es ist gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm, das zu tun. Ja, ja. Irgendein Kaiser hat mir gesagt, oder der Adenauer, glaube ich, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ja, ja, ja. Ja, und so kannst du das handhaben. Weißt du, wenn du irgendeinen Nonsens rausgeblasen hast, ja, tust du Buße, ja, und sagst, mein Geschwätz, ich bereue in Sack und Asche und ich habe nichts mehr damit zu tun. Raus mein Leben, weißt du, so einfach ist Buße tun. Ist kein schwieriges Sache. Du brauchst keinen Beichtstuhl, du brauchst keinen, ja, du bereust dein Geschwätz. Und, ein paar Verse weiter vorne sagt Hiob einen Satz, der ist mir erst überhaupt nicht eingegangen. Der passt überhaupt nicht da rein. Ja, er kennt die Größe Gottes an und so weiter. Und da sagt dann einen Satz, wer ist das, der den Ratschluss Gottes verdunkelt? Der schien mir völlig zusammenhanglos in dieser Rede drin zu sein. Ich habe es dann in die Suche angegeben und dann kam genau derselbe Satz bei der ersten Rede Gottes an Hiob. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt? Und das ist völlig klar, das war mir sofort klar, das ist der Widersacher, der verdunkelt den Ratschluss, ja. Das ist sein, Das ist sein Wirken auf dieser Welt. Er verdunkelt den Ratschluss Gottes. Jetzt ist aber die zweite wichtige Frage, was ist der Ratschluss Gottes? Da kann man ja viel anführen. Ja? Und ich hatte die Frage noch nicht fertiggestellt, da kam ja schon Psalm 2. Psalm 2. Ich weiß, da steht was von der Freude drin, von dem auf dem Thron, ja, der auf dem Thron sitzt, lacht. Aber etwas weiter später kommt, ja. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, ja. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Sag's mal zu deinen Nachbarn. Du bist sein Sohn, heute hat er dich gezeugt. Und ich sage dir, das ist zumindest ein Teil oder ein wesentlicher Teil vom Ratschluss Gottes, weil er hat uns die Autorität übergeben. Wenn wir sind seine Söhne, ja, und als seine Söhne haben wir eine Aufgabe. Und die kommt gleich im nächsten Vers, ja. Fordere von mir oder bitte mich, ja, und ich gebe dir die Völker, die Nationen zum Erbteil und alle Enden der Erde als Eigentum. Ja, wir sind gesetzt als Christen, dieses Land, diese Nation, dieses Europa, diese Welt einzunehmen. Ja, ja, im Namen unseres Gottes, unseres Herrn. Das ist der Ratschluss Gottes, den der Teufel mit aller Gewalt verdunkeln möchte, auflösen möchte. Ja, und das ist das, was wir hauptsächlich lernen in dieser Glory Life Schule, was der Ratschluss Gottes über dein Leben ist. Und dass du es in Anspruch nimmst, dass du da hineingehst, ja, dass du deinen Platz einnimmst, ja, dass du deinen Platz einnimmst, ja. Bei mir läuft eine CD von Irina, läuft fast den ganzen Tag in meinem Auto und da gibt's diesen einen prophetischen Gesang von Valerie auf dieser CD, nimm deinen Platz ein, nimm deinen Platz ein, erinnerst dich, ja, da wo du bist, ja, nimm deinen Platz ein, ja. Nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein, ja. Egal wie das aussieht. Nimm deinen Platz ein, ja. Das ist die Aufforderung an uns alle, ja. Wenn du morgens aufwachst, sagst zu deinem Ehepartner, nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein, ja. Wenn du deine Brüder siehst, sagst du, nimm deinen Platz ein. Wenn du deine Schwestern siehst, sagst du, nimm deinen Platz ein. Ja, diese Welt braucht Leute, Menschen, die den Ratschluss Gottes, in dem Ratschluss Gottes gehen. Und das ist sein Ratschluss. Ja? Und wenn du dir vorstellst, wenn ein Vater einem Sohn was beibringt, er zeigt es ihm einmal, er zeigt es ihm zweimal, und dann geht's los, es selber zu machen. Ja? Und wenn der Vater immer kommen würde, wenn er dann zuschaut und sagt, ja, das geht nicht schnell genug, du machst nicht ordentlich genug, jetzt mach's ich, dann gibt der Sohn irgendwann auf. Ja, aber das macht unser Vater nicht. Ja, er traut uns was zu. Er traut uns das zu. Er traut uns zu, diese Welt einzunehmen in seinem Namen. Ja, und was mir am ersten am Buch Hiob aufgefallen ist, dass wie Gott über Hiob redet. Hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Hast du ihn gesehen? Teufel, keiner ist wie er. Da spricht Stolz raus, ja? Stolz, der Vaterstolz spricht da raus, ja? Und ich sagte, die Liebe traut dir das Gute in Menge zu, ja? Die traut dir das zu. Die traut dir zu, dass du schaffst, ja? Sag mal deinen Nachbarn, du schaffst es, ja? Gott traut dir es zu. Er traut dir es zu. Er traut es zu. Gott traut dir es zu. Und jetzt solltest du es dir auch zutrauen. Ja? Nächste Woche, Gospel-Invasion. Ich traue es mir zu. Ja? Ich traue es mir zu. Ich traue es mir zu, dass ich meinen Ort für Jesus gewinne. Ja, auch wenn du ganz allein stehst. Du hast den Vater hinter dir. Du hast Engel hinter dir. Die Herrscher des Himmels hinter dir. Du hast Zeichen und Wunder zur Verfügung. Du hast prophetische Worte zur Verfügung. Worte der Erkenntnis. Worte der Weisheit. Ja, du hast alles zur Verfügung, was der Himmel zu bieten hat. Ja. Hol es dir. Ja. Gewalttätige, ja, die werden den Himmel plündern, die werden alles runterziehen, ja. Du musst eine gewisse Form der Penetranz entwickeln, ja, sag ich mal. Eine Beharrlichkeit, weißt du, das ist ein weiterer Faktor des Glaubens. Das eine ist das, was du glaubst, was immens wichtig ist. Das andere ist das Ausharren, was uns nicht so toll erscheint, aber das ist genauso wichtig, ja, wichtig. Ja, das Ausharren macht den Glauben aus. Wenn du dich ausharrst, glaubst du nicht, ja, brauchst du auch nicht glauben. Wenn was sofort da ist, ja, brauchst du auch nicht glauben, ja. Ja, wir glauben, ja, nach Hebräer 11, Vers 1, wir glauben das Unmögliche, ja, dass es in das Sichtbare kommt, ja, weil wir ausharren. Wir halten an dieser Hoffnung fest, wir halten an dieser Prophetie fest, wir halten an diesem Traum fest und lassen nicht locker, weißt du, bist du einer, der nicht locker lässt? Bist du einer, der nicht locker lässt? Ja, frag mal deinen Nachbarn. Das will ich genau wissen. Frag mal. Du bist einer, der nicht locker lässt. Weißt du, das kannst du schon üben. Weißt du, du brauchst nicht zu fragen, bin ich einer, der nicht locker lässt. Du sagst, ich bin einer, der nicht locker lässt. Ja, ich bin einer, der nicht locker lässt. Ich bin einer, der nicht locker lässt. Ja. Und was auch faszinierend ist, ja, als da geht's noch am Schluss vom Hiob, das heißt ja irgendwo im Jakobus, wir sollen auf das Ende von Hiob schauen, da wird's so richtig interessant, ja. Da wird's so richtig interessant, ja. Hiob, erinnert sich vielleicht an die Beschreibung, er war übersät von Geschwüren, ja. Und seine Freunde waren entsetzt, als sie ihn sahen am Anfang, weil sie ihn nicht wiedererkannten. Hat mich so ein bisschen an Jesus erinnert, ja. Ja, sie erkannten ihn nicht wieder, ja. Und die waren auch entsetzt, seine Freunde, ja. Die waren total entsetzt. Die haben, da steht er noch, eine Woche lang nur geschwiegen, ja. Sie wollten den Hiob unterstützen und sie haben eine Woche nur geschwiegen, ja. Erst, ja. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, Hiob war noch voller Geschwüre. Er hat Buße getan, er ist umgekehrt, war immer noch voller Geschwüre, ja. Und dann hat er für seine Freunde gebetet. Voller Geschwüre, ja. Alle Kinder weg, alles Vermögen weg, ja. Am Ende eigentlich von außen betrachtet ein Mann, der völlig am Ende ist, ja. Für den keiner nur noch irgendeinen Tropfen oder irgendeine Hoffnung hat, dass der da wieder rauskommt aus dieser Lage, ja. Völlig am Ende betet er für seine Freunde. Das heißt, wie kann er für seine Freunde beten? Er hat doch Scherereien genug gehabt, ja? Ja? Ja? Weil ich glaube ganz sicher, dass dieser Frieden, wo er umgekehrt ist, wie du gesagt hast, dieser Frieden plötzlich da war. Dieser Frieden, ja, Gott ist in Kontrolle, ja? Ja? Gott ist mein Schutz, Gott ist meine Burg. Hier bin ich sicher. Ich brauche nicht mehr für mich zu beten. Ich kann für andere da sein. Ich kann für andere beten. Ich kann anderen dienen, ja. Und in dem Moment ändert Gott sein Geschick. In dem Moment fließt der Segen doppelt in sein Leben hinein. Über ihn drüber, ja. Und das ganze Umfeld wurde gesegnet, ja. Ein Mann des Glaubens, ja. Wenn du sagst, du gehst durch schwierige Situationen durch, ja, die schickt dir nicht Gott, ja. Das ist wichtig, ja. Das ist immer so. Ah, ich habe mal für jemanden gebetet, die gehört nicht zur Gemeinde. Ich war öfters bei denen und er hat gesagt, ich glaube von ganzem Herzen, dass mich Gott geheilt hat. Ja, ich glaube es von ganzem Herzen und ich habe es ihm abgenommen. Aber dann kam immer wieder solche Sachen, warum ist es nicht da? Wieso lässt Gott das zu? Ja, und das schwimmert so durch, weißt du, wie ein Körper, der so ein bisschen infiziert ist, ja, wo Bakterien sich irgendwo rumdrücken, ja. Das eigentlich sieht gesund aus, aber da sind irgendwelche giftige Bakterien in den Gedanken, ja, die Heilung verhindern, ja, die Heilung verhindern, einfach dieses Festhalten, habe ich so gemeint, zu spüren, Wie kann das Gott zulassen? Er ist doch ein liebender Vater. Und ich glaube doch ihm. Ich mache doch alles richtig, wie der Hiob auch. Er hat auch gesagt, wer will mich hier einer Schuld bezichtigen? Ich mache alles richtig. Ja, hat der Hiob auch von sich selber war überzeugt, aber hat trotzdem diese Gedanken gehabt, das, was über ihn gekommen ist, hat es ihm gegraut. Deswegen hat er nämlich für seine Kinder am nächsten Tag immer geopfert, dass die hätten ja auch einen Fehler machen können. Ja, das war nur geboren aus der Angst, dass Gott nicht gut sein könnte. Ja, dass irgendwas noch zwischen ihm und Gott steht, ja. Und er hätte keine Angst davor haben müssen, ja. Und so ist es bei vielen Christen, ja, dass sie einfach die Angst haben, Gott könnte nicht das wirklich gut mit ihnen meinen. Gott könnte das verursacht haben. Gott könnte das zulassen, das Elend, was scheinbar über dich gekommen ist, ja. Um dich zu erziehen, ja. Ja, um dich zu erziehen. Aber wie erzieht Gott? Ja, wie erzieht Gott? Er lehrt dich sein Wort. Ja, er lehrt dich sein Wort. Er lehrt dich deinen Stand in Jesus. Das lehrt er dich. Ja, damit erzieht er dich. Ja, indem du hier sitzt und hörst, wer du eigentlich bist. Ja, du hörst hier, wer du eigentlich bist. Ja, und welche Autorität in deinen Worten ist. Ja, und was Gott dir einfach zutraut. Ja. Ja, was der dir zutraut, ja, das traust du dir selber nicht zu. Das ist ja Wahnsinn, ja. Das ist ja Wahnsinn, ja. Ja, ja. Aber wenn es nicht das Unmögliche wäre, was Gott dir zutraut, dann wäre es auch nicht Gott, weißt du. Wenn du es selber machen könntest, bräuchst du ja auch nicht Gott dazu. Ja, die Dinge, die du selber machen kannst, ja. Gott traut dir immer das scheinbar Unmögliche zu, ja, weil du dann Glauben brauchst, um da hineinzutreten. Du brauchst Glauben, um da hineinzutreten. Und das ist unsere Schule, Glauben zu aktivieren. Wir haben diese Glaubensdings in uns, ja, genauso wie Geduld ist auch in uns, ja, und Liebe ist auch in uns, aber es wird aktiviert durch äußerliche Umstände, ja, durch Situationen, wo du durchgehst. Das macht nicht Gott, das ist die Welt. Die Welt ist kaputt und tot, ja, die ist kaputt und tot, ja, weil die lebt unter dem Sündenfall noch, ja, das ist alles dem Verfall verschrieben, aber du kannst ja daraus aussteigen, weil das Jesu Blut, ja, weil Jesu Blut dazwischen steht, ja, weil Jesu Blut den Preis bezahlt hat, ja, weil alles da am Kreuz hängt, ja, ja, weil, es hat mich jemand gefragt, wie kann das sein, dass wir Gottes Gerechtigkeit sehen? Ja, ich weiß es auch nicht, aber in Jesu Blut ist es, ja, es ist es, weil es Gott gesagt hat, ja. Ja, wenn du dich anschaust, dann siehst du vielleicht nicht Gottes Gerechtigkeit, aber Gott sieht seine Gerechtigkeit in dir, ja. Und er hat das ganze Potenzial in dich hineingelegt, was endlich herauskommen soll, ja. Was er aktivieren will, ja. Was fließen soll. Ströme lebendigen Wassers, die aus deinem Körper herauskommen sollen. Aus deinem Innersten, ja. Wunderzeichen und Heilung, ja. Der Johannes schreibt in seinem Evangelium, ja, wenn alle Wunder oder alle Taten von Jesus aufgeschrieben würden, scheint mir, würde die Welt nicht ausreichen, um die ganzen Bücher zu erfassen, ja. Und Bücher damals zu der Zeit waren das, ja, Schriftrollen, ja. Ja. Und so eine Schriftrolle hatte so eine Länge von 6 bis 8 Metern. Die Jesaja-Schriftrolle die sie da gefunden haben in den 40er Jahren, die war 7,34 Meter lang, ja. Und dann waren die beschrieben mit 2 bis 5 Millimeter großen Buchstaben. Circa 53.000 Buchstaben, ja, auf einer Schriftrolle. Kann man alles nachlesen im Internet, ja. Und wenn du dann von der DIN A4 Normseite ausgehst, eine DIN A4 Normseite hat ca. 1500 Zeichen. Ja, und wenn du das hochrechnest, die Bibliothek von Alexandria zum Beispiel, die hatte zum Jahr 50 vor Christus ca. 700.000 Schriftrollen beherbergt. Die ist, glaube ich, später irgendwann abgebrannt. Ja, aber das war nur die Bibliothek von Alexandria. Und wenn du pro DIN A4 Seite, Normseite, 2 Wunder rechnest, ja, zwei Wunder. Bei uns, wenn die Wunderberichte kommen von den Gottesdiensten, stehen meist 10, 15, 20 Wunder auf einer Seite. Stichpunktartig. Ja, aber wenn du zwei Wunder pro DIN A4 Normseite annimmst, sind das 49 Millionen Wunder. Ja. Nur in der Bibliothek von Alexandria auf Schriftrollen gehört. Ja, du musst dir manchmal solche Sachen rechnen, ja. Ja, zum Beispiel habe ich auch gedacht, wie ist das mit der Evolution, ja? Das ist ja nach wie vor noch eine Theorie, die scheint noch nicht bewiesen zu sein, ja? Die Evolution. Und wenn du dir das mal vorstellst, wie die Leute dir das erklären, ja? Da kommen Elemente zusammen, es wird heiß gemacht und es wird kalt gemacht, es regnet, Wasser kommt dazu und dann kommt Leben hervor. Ja? Erst Bakterien und dann kommen Einzeller, Zweizeller, Achtzeller, keine Ahnung, Kriechtiere, Schlangen, Fische, zum Schluss der Mensch, ja. Und zwischen die ganzen Ereignisse streust du Milliarden von Jahren, ja. Milliarden von Jahren. Ich habe mir überlegt, um einen Sechser im 6 aus 49 zu bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, ein bisschen Mathematik noch zum Schluss, die Wahrscheinlichkeit 1 zu 140 Milliarden, ja. Und wenn ich jetzt jede Woche einen Sechser hätte, spätestens beim zweiten Mal würden sie mein ganzes Haus durchsuchen, was ich da für Strategien am Mann habe, ja, weil ich die Lottogesellschaft womöglich beschissen hätte, ja. Ja. Aber wenn man zwischen die zwei Gewinne Milliarden Jahre streut, ja, wird es sehr viel wahrscheinlicher. Da kann man sich das plötzlich wieder vorstellen, ja. Ja, und das ist der Trick von dem, der den Ratschluss Gottes verdunkelt, Milliarden von Jahren, eine unwahrscheinliche Zeitspanne. Ja, du musst dir das plastisch vorstellen. Du kippst alle möglichen Elemente, die du für ein Auto brauchst, auf einen Haufen. Ja. Dann wartest du Milliarden von Jahren, dass ich da ein Polo oder was auch immer da entsteht, ja. Stell dir doch mal vor, wie unwahrscheinlich ist denn das? Das ist absolut unmöglich, ja. Und der ganze Hintergrund bei dieser Sache ist, ich will aus dieser Schöpfung Gott rausrechnen. Das ist die einzige Prämisse, ja, für die ich alles anpasse. Die einzige Prämisse, Gott rauszurechnen, ja. Und jetzt stell dir vor, das Auto würde sich tatsächlich bilden, ja, nach Milliarden von Jahren, ja. Deine Ururenkel, die setzen sich dann da rein. Porsche, ja. Setzen sich da rein und dann wartest du. Du wartest wieder Milliarden von Jahren, dass da das Ding anspringt. Weil das ist ja, was die uns unterschieben wollen, ja. Nicht nur, dass biologisches Material innerhalb von Milliarden von Jahren entsteht, sondern auch, dass Leben automatisch einfach so anspringt in diesen Kreaturen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht nicht. Ja, dann habe ich mich mit der Radiokarbonmethode, kennst du die? Da versuchen sie, oder das funktioniert wohl relativ sicher, ja, bei toten biologischen Gewebe anhand des Zerfalls von Kohlenstoff C14-Isotopen, ja, die haben eine Verfallszeit, eine Halbwertszeit von über 5000 Jahren, ja, am toten Gewebe, man kann das sehen. Wenn so und so viel Kohlenstoffisotope weg sind, dann ist es so und so viel alt jetzt, ne? Ja. Aber das funktioniert nur bei totem Gewebe. Jetzt haben die aber nicht berechnet, dass vor 6000 Jahren alles ewig gelebt hat, ja. Dann geht die ganze Rechnung nicht mehr auf. Die ganze Rechnung funktioniert nur bis kurz vor das Jahr 6000 von hier aus gesehen, ja. Ja. Und alles, was danach bezeichnet wird, ja, das ist jetzt 40.000 Jahre alt, der Mensch vor 60.000 Jahren kam auf diese Welt, ist alles Mumpitz, weil die Rechnung nicht aufgeht. Ja, es ist billige Logik. Ja, Deduktion, sagt Sherlock Holmes, Deduktion. Jede Wirkung hat eine Folge, ja. Und wenn das Unmögliche ausgeschlossen ist, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich mir das erscheint, die Wahrheit sein. Nämlich, dass es einen Schöpfer gibt, der einen guten Plan hat mit seiner Schöpfung. In diesem Sinne, Amen. Wow, Halleluja, jetzt haben wir was gelernt. Halleluja, jetzt weißt du es, preis den Herrn, jetzt wirst du nie mehr an den Zufall glauben, was die Evolution angeht. Amen, preis den Herrn. Und vor allen Dingen wirst du deine Autorität wahrnehmen, deine Gedanken vom Verwirrer zu reinigen, vom Durcheinanderbringer. Amen. Diabolos, was heißt es? Der Durcheinanderbringer. Also alles, was durcheinander bringt, ist immer der Diabolos und nicht Gott. So einfach. Kannst du es unterscheiden in deinen Gedanken? Was bringt durcheinander? Kann schon mal nicht Gott sein. Gott bringt dich nicht durcheinander, sondern Gott ist klar, Gott ist ausgerichtet, Gott ist einfach, wie der Andreas gesagt hat, oder Irina, glaube ich auch, ich weiß nicht mehr wer. Auf jeden Fall, es ist einfach, es ist klar, was Gott sagt und damit gehen wir. Amen. Halleluja. Und in dieser Einfachheit und Klarheit fragst du ihn einfach jetzt und sagst, Heiliger Geist, was darf ich geben heute Abend? Sprich zu mir ganz einfach und das, was du mir zeigst, das tue ich. Amen. Bist du im Gehorsam? Du kannst, wie gesagt, hier vor Ort, du weißt es ja, per Verpflichtungserklärung geben oder in bar. Wenn du zuschaust über Livestream, werden dir jetzt die Infos eingeblendet. Du kannst per Kreditkarte geben oder per PayPal oder per Überweisung. Also tu das, was er dir zeigt. Und dann geben wir die Eimer durch. Und ich möchte euch einfach auch noch alle über Livestream, ich möchte noch einladen, ganz besonders nochmal, falls du noch nicht dich angemeldet hast. Am nächsten Donnerstag haben wir ja keine Glory-Live-Schule, das wisst ihr. Am Freitag beginnt unsere große Herrlichkeits- und Erweckungskonferenz mit Catherine Ruanala. Und wer letztes Jahr dabei war, als sie schon da war, sie war ja einen Tag da letztes Jahr, einen Gottesdienst, aber sie hat wirklich einen ganz, ganz starken, hohen Herrlichkeitsmantel, ganz, ganz starken Mantel für Wunder. Und wir wollen wirklich, ich glaube wirklich, dass wir an diesem Wochenende, nächste Woche ab Freitag, dass wir wirklich eintauchen werden in eine andere Dimension, eintauchen werden in eine andere Ebene und dass wirklich was aktiviert wird. Auch wenn die Mäntel von Glory Life und der von Catherine zusammenkommen, dann wird wirklich was aktiviert werden, nochmal von einer höheren Ebene des Geistes raus. Und da willst du, auch du über Livestream jetzt, aber da willst du live dabei sein. Absolut, weil das einfach was anderes ist. Und deswegen einfach, wenn du noch nicht angemeldet bist zu dieser gewaltigen Konferenz, 19. bis 21. Juli, dann melde dich noch an. Du kannst dich auch über unsere Homepage anmelden. Du musst dich anmelden. Es kostet nichts, aber melde dich an und sei dabei, weil das wird eine gewaltige Zeit werden in der Herrlichkeit Gottes. Das glaube ich wirklich. Und Catherine und auch ihr Mann Tom, der ja Honorarkonsul von Finnland ist in Australien gleichzeitig, ja, sind wirklich ganz, ganz feine Leute. Wir haben sie ja ein bisschen kennengelernt schon das letzte Mal. Ganz, ganz fein, auch vom Charakter her, von der Persönlichkeit her, wirklich ein Ehepaar Gottes. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir sie in unserer Mitte haben. Also nutzt die Gelegenheit. Preist den Herrn. Und natürlich will ich euch auch noch ein Zeugnis weitergeben was hatten wir hier? Wir haben verschiedenes, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Okay, also zum Beispiel Glory House Heidenheim. Christina konnte diese Woche, das ist schon zwei Wochen her, konnte diese Woche mit einer Mitarbeiterin beten, die eine schlimme Diagnose bezüglich ihrer Augen erhalten hatte. Sie rief verzweifelt an und wollte Gebet. Sie wurde von der Kraft Gottes berührt und einen Tag später, nach ihrem Augenarzttermin, sah die Lage schon viel besser aus. Einige Tage später betete Christina auch für eine Freundin, die eine heftige Diagnose bezüglich ihres Auges erhalten hatte und mit ihr wurde es auch besser. Halleluja. Also Salbung für Augen ist anscheinend freigesetzt. Wir haben hier vom Livestream-Gottesdienst in der Schweiz, die hatten ja Sonntag vor einer Woche Livestream-Gottesdienst in der Schweiz, da heißt es, Marlies und ich, schreibt Rosemarie, beteten für zwei Frauen, eine wegen der Augen. Nach dem Gebet hatte sich etwas verändert. Sie sah dann besser, so sagte sie. Also auch Augen. Die andere Frau wurde vom Treppensturz, Unfall, Trauma befreit, spürte nach dem Gebet wieder Freude und Leichtigkeit. Auch ihre Beine, die einen halben Zentimeter unterschiedlich lang waren, wurden gleich lang und die Schmerzen im Kreuz gingen zurück. Die Gemeinschaft beim Mittagessen mit reichhaltigem Buffet war bereichernd und positiv für alle Teilnehmer. Halleluja, auch das ist ein Zeugnis wert. Das hatten wir letzten Sonntag hier bei uns auch, die Gemeinschaft beim Mittagessen und darüber hinaus. Ja, auch hier an der Stelle nochmal vielen Dank, ich werde es am Sonntag auch nochmal sagen, aber nochmal vielen Dank für alle Beiträge, für alle, alles, was ihr mitgebracht habt, alle Kuchen, alle Geschenke auch. Halleluja. Wir hatten vergessen, wirklich ehrlich, wir hatten vergessen, euch vorher zu sagen, dass ihr bitte keine Geschenke mitbringt, aber zu spät. Also vielen Dank. Vielen Dank. Ja, als ich den aufgebauten Tisch habe ich zu Sabrina gesagt, oh, ich glaube, wir hätten sagen sollen, man soll keine Geschenke mitbringen. Aber wir haben uns natürlich trotzdem gefreut. Ja, klar. Halleluja. Also vielen Dank. Halleluja.